Es hat mir noch an keiner Lust gefehlt, denn Welt und Himmel ist mein eigen. Des reichen Hand hat nur das Geld gezählt, mir täglich neue Lust zu zeugen. Sein Haus und Hof, Staat, Garten, Wald und Feld bringt ihm die Last und mir die Freude. Und wenn er gleich den Namen Herr behält, genießen wir's doch alle beide. Sein Haus und Hof, Staat, Garten, Wald und Feld bringt ihm die Last und mir die Freude. Und wenn er gleich die